Hör auf Gottes Wort, lauf nicht länger fort, Jesus wartet jetzt vor deiner Tür. Lass dich auf ihn ein, bitte ihn herein, nimm ihn heute an, es liegt bei dir. Glaube seinem Wort, erwartet dich, lauf ihm nicht vor. Sag doch endlich ja, glaube seinem Wort, erwartet dich, lauf ihm nicht vor. Wende dich zu ihm, er befreit dein Leben von der Schuld. Er macht alles neu, ist dir täglich treu und er liebt und trägt dich mit Geduld. Seinem Wort, erwartet dich, lauf ihm nicht fort. Sag doch endlich ja, glaube seinem Wort, erwartet dich, lauf ihm. Folge seinem Ruf, er, der alles schuf, bietet dir das neue Leben an. Erfüllt deine Zeit, gib Geborgenheit, das ist mehr, als man erwarten kann. Seinem Wort, er erwartet dich, lauf ihm nicht fort. Lauf ihm nicht fort. Sag doch endlich ja. Glaube seinem Wort, er erwartet dich, lauf.